Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Guten Abend, Bruno. Bruno, wir unterhalten uns heute. Ja, entschuldige, die Luft zum guten Abend sagen wollte ich dir nochmal geben. und dich auch gleichzeitig bitten, dich vorzustellen. Das hat zwar heute mit unserem Thema nichts zu tun, aber du bist ja ein Strippenzieher. Oh mein Gott, nicht schon wieder der Strippenzieher. Ich bin Bundesbeauftragter für das Urheberrecht und somit zieht die Basis an meinen Strippen, um das mal ganz klar und eindeutig zu sagen. Im Rahmen dieser Bundesbeauftragung Urheberrecht habe ich natürlich auch mit so Geschichten wie mit der GEMA zu tun, die ja letztendlich die musikalischen Urheber, zumindest einen großen Teil der musikalischen Urheber in Deutschland wahrnehmen. Und darüber wollten wir uns, glaube ich, jetzt unterhalten. Genau, ich werde ja auch ein bisschen auf den Sender gehen. Und liebe Zuhörer, wenn es zu detailliert wird, schaltet ab. Es wird zu detailliert, weil nämlich genau die Fragen habe ich heute. Es läuft ja darauf hinaus, dass einige Kreise in Nordrhein-Westfalen Aktionen starten werden. Wir sind gerade ganz am Anfang. Wir wollen also grob gesagt GEMA-freie Abende, Tage, Wochenenden, was auch immer anbieten und die Gastronomiebetriebe ins Boot holen. Erstmal trifft das ja ein Kernthema der Piratenpartei und zum Zweiten glaube ich auch, dass das der Piratenpartei sehr gut tut, weil wir hier einfach mal was bewegen können. Damit wir das können, müssen wir ein bisschen was darüber verstehen. Wie funktioniert das eigentlich? Wann kostet irgendwas Geld? Und genau da können wir vielleicht direkt mal einsteigen. Wie läuft das eigentlich? Erstmal fangen wir ganz grob und einfach an. Ich mache eine Kneipe auf. Wann kommt der von der GEMA? Wahrscheinlich unmittelbar, wenn du deine Kneipe eröffnest. Der wird sich relativ schnell melden, der Mann aus deiner Bezirksdirektion, und dich dann fragen, ob bei dir Musik läuft in der Kneipe. Und da natürlich bei dir Musik in der Kneipe läuft, wird er dir sofort vorrechnen, was du zu bezahlen hast, anhand der Anzahl an Tagen, die du geöffnet hast, anhand der Quadratmeterzahl, wie das Ganze genutzt wird und anhand des Eintritts, der kassiert wird und dann natürlich auch der Dauer, wie lange das Ganze läuft, ob die Musik von CDs abgespielt wird oder von Computern oder Datenträgern, auf die es gebrannt wurde. Und all das zusammen ergibt dann einen Tarif und die GEMA hat, und genau das ist der Stein des Anstoßes, hat nach langen Jahren jetzt einen neuen Tarif veröffentlicht, nennt das Ganze Tariflinearisierung. Und im ersten Moment sah das auch alles ganz gut aus, weil wenn man sich die Basistarife anschaut, dann ist es sogar in der Tat ein bisschen günstiger geworden zur Vergangenheit, also zumindest viele Tarife. Nur ist ein neues System der Zuschläge dazugekommen. Und diese Zuschläge lauten da, nach 8 Stunden kommt ein 50-prozentiger Zuschlag dazu, danach alle 2 Stunden 25-prozentiger Zuschlag. Jetzt dann verzeih mir, dass ich dich unterbreche jetzt. Ja? Da wollen wir genau über diese Dinge genau mit dir sprechen. Diese ganzen fiesen Details, wo wir bisher in den Gesprächen immer gesagt haben, komm, das will ja keiner im Detail hören. Deswegen sage ich, wer das nicht hören will, sollte jetzt abschalten. Genau, das machen wir gleich. Aber trotzdem, lass uns mal so ganz klein eben mit 2, 3 Sätzen von dir einleiten. Was ist denn die theoretische Aufgabe der GEMA eigentlich? Den Satz wollen wir trotzdem noch einfügen, auch wenn wir gleich wirklich ins Detail gehen wollen. Was der Auftrag von der GEMA per se ist. Ja. Also wo immer Werke verwertet, vervielfältigt oder aufgeführt werden, haben Urheber Anspruch auf Vergütung. Das ist festgeschrieben im Urheberrecht. Und die GEMA nimmt als Verwertungsgesellschaft, und diese Verwertungsgesellschaften sind legitimiert über das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, gegründet im Jahr 1965, die nimmt das Inkasso für Komponisten, Texter und Verleger. Und es gibt verschiedene Tarife, Verteilung nach Sparten und Verteilungsplan. Und diese Tarife, um es jetzt mal verkürzt zu erklären, die sind unterteilt in den Bereich mechanische, lebendige Musik, physikalische, Und dann zuletzt natürlich Erlöse aus Rundfunk und Fernsehen sowie Erlöse aus den Schrankenregelungen des Urheberrechts, wie zum Beispiel Privatkopie. Und diese Erlöse, dies muss die GEMA an ihre Mitglieder, die bei der GEMA eben unterschrieben haben, einen Wahrnehmungsvertrag mit der GEMA abgeschlossen haben, verteilen. Es gibt ungefähr, ich versuche es jetzt in 3-4 Sätzen echt zusammenzukriegen. Es gibt insgesamt 64.000 Mitglieder, momentan fast 65.000 bei der GEMA. Und die sind natürlich in verschiedene Kasten unterteilt, auf die kommen wir später zu sprechen, weil das nämlich ganz viel auch mit der Verteilungsgerechtigkeit zu tun hat. Und diese Urheber, diese Komponisten, Texter und Verleger, die bekommen dann anteilig nach verschiedenen Erlösschlüsseln diese Gelder abzüglich einer Bearbeitungsgebühr bei der GEMA ausgeschüttet. Natürlich kommen übrigens auch noch Einnahmen natürlich aus dem Konzertbereich sowie aus ausländischen Verwertungsgesellschaften, mit denen die GEMA natürlich auch Verträge abgeschlossen hat, zustande. Okay. Wenn ich jetzt, nun damit ich das auch mal verstehe, wenn ich jetzt Künstler bin und ich muss aber doch nicht zwangsläufig GEMA-Mitglied sein. Nein, musst du nicht. Also das war, ist heute auch ein bisschen anders als früher. Du musst natürlich dazu sagen, also ich meine, es gibt viele, viele Musiker und ich denke auch nach wie vor, das Repertoire, was hauptsächlich gehört wird von den meisten Leuten, sind natürlich ganz, ganz viele Sachen, die irgendwann 80er, 90er Jahren entstanden sind. Und zu dieser Zeit war nun mal doch der Großteil der musikalischen Urheber GEMA-Mitglied. Hat auch ganz viel damit zu tun, dass in der damaligen Zeit natürlich wenig selbstvermarktende Künstler gab, sondern vor allem eben nur große Vertriebsfirmen, die doch relativ den Finger auf diesem Monopol für Vertrieb, Produktion, Vervielfältigung hatten und deswegen letztendlich auch nur Künstler in einem breiten Maßstab wahrgenommen und vermarktet wurden, die eben durch diese wenigen großen Konzerne gezeichnet waren. Das hat natürlich dazu geführt, dass der Großteil der Musiker, wenn er denn nun mal einen Vertrag bekommen hat, dann auch GEMA-Mitglied geworden ist. Und dadurch kommt es dazu, dass viele Urheber, die eben ja in 80er, 90ern und früher Werke geschaffen haben, die natürlich bei der GEMA vertraglich geschützt haben. Der heutigen Zeit, und ich empfehle auch jedem jungen Künstler, der bei mir zum Beispiel einen Vertriebsvertrag unterschreibt und sich selber vermarkten möchte, was ja übrigens die optimalste Lösung für Künstler heutzutage ist, dem empfehle ich immer bloß keinen GEMA-Wahrnehmungsvertrag zu unterzeichnen, weil er sich damit nämlich letztendlich gerade als junger Künstler selber das Bein stellt, was die Promotion betrifft. Dazu kommen wir gerne nachher auch noch detailliert, was da sinnvoller ist. Aber nichtsdestotrotz, es sind nach wie vor ist ein großes internationales Repertoire, was wir durch die GEMA vertreten und dann urheberlizenzrechtlich wahrgenommen wird. Wir wollen ja heute über die Künstlerseite gar nicht so groß sprechen, aber damit sollten wir trotzdem mal eben erwähnen, dass es den Piraten nicht darum geht, Künstlern ihre Existenzgrundlage wegzunehmen, sondern es geht darum, Ungerechtigkeiten aufzuzeigen und zu vermeiden. So, und dann kommen wir jetzt auch direkt dazu. Ich hatte es gerade schon, ich war ein bisschen zu früh eingestiegen, mit dem GEMA-Mann, der dann vor der Tür steht und sagt, so, jetzt möchte ich dann mal Geld haben. Und ich hab so Beispiele gehört, dass eine Kneipe 20.000 Euro bisher ausgegeben hat im Jahr oder eine Diskothek, eine kleine Diskothek hat 20.000 Euro im Jahr in die GEMA entrichtet für die Musik, die gespielt wird. Und dann werden das jetzt nach der neuen Regelung, jetzt habe ich von dir schon gelernt, dass es Zuschläge gibt, aus 20.000 Euro 100.000 oder 120.000 Euro. Du, es kann sogar noch sehr viel mehr werden in der Zukunft, weil es ist ja momentan auch noch ein weiteres Schlichtungsverfahren vom Oberlandesgericht. Man hat sich vom Deutschen Patent- und Markenamt nicht geeinigt mit der GVL, der Gesellschaft für Vervielfältigungs- und Leistungsschutzrechte. Und da wird höchstwahrscheinlich für Mitte September das Urteil erwartet. Und da kann es bedeuten, dass auch noch ein GVL-Zuschlag dazukommt, weil die GEMA ja administrativ die Tantiemen auch für die GVL einsammelt. Also das wird unter Umständen sogar noch einiges teurer. Zu den Zuschlägen zu kommen, das ist ein System, was die GEMA eben jetzt eingeführt hat, meinte, dass sie dadurch mehr Gerechtigkeit etablieren würde. Und in der Tat, wenn die GEMA argumentieren möchte, sie will einfach 10% einer Kasse der Kasseneinnahmen haben, aber dann immer davon ausgeht, dass der Laden quasi rappelvoll ist, dann wäre und wäre dem so, dann wäre diese Tarifreform irgendwo zwar schon schmerzhaft, aber irgendwie, naja, nachvollziehbar, wenn man sich denn drauf einlässt zu sagen, 10%, da es ja im physikalischen Bereich genauso gehandelt ist, also wenn ich eine CD herstelle, wird ja auch eine Abgabe gezahlt, die bewegt sich eben auch im Bereich von 10%, also bei 9,09% genau genommen, aber wenn man das eben nicht alles so hinnehmen möchte, dann wird ein bewusst, dass dieses System der Zuschläge, der Zeitzuschläge, der GVL-Zuschläge, der Vervielfältigungszuschläge natürlich ein unglaublich ungerechtes ist. Steigen wir bei der Nummer mit dem Umsatz jetzt ein. Das heißt also, ich habe eine Eintrittskarte. Gut, ich habe bisher 20.000 bezahlt und ich muss jetzt mehr bezahlen, wie viel mehr auch immer. Dann sage ich doch als Diskothekenbetreiber, Gastronom, wie auch immer, gut, Ich kann es ja nicht von meinem Gewinn bezahlen, dann läuft der Laden wahrscheinlich nicht mehr, denn große Konzerne haben einen Deckungsbeitrag, der liegt oft unter 2%. Dann kann ich ja nicht 10% abgeben. Also was mache ich als Gastronom? Ich komme also auf die Idee und sage dann, ich muss natürlich das umlegen. Wenn ich dann hingehe und sage, ich muss also für mein Bier pro Bier jetzt 50 Cent mehr berechnen, damit ich die GEMA bezahlen kann, steigt ja wieder mein Umsatz. Ja, aber das ist gerade eine faule Rechnung, die bei den meisten gerade Nischenclubs eben nicht funktioniert. Weil dann saufen halt die, um es jetzt mal ganz knallhart zu sagen, die Besucher, wenn dann die Preise dort nochmal höher gehen, dann saufen die Besucher halt erst recht am eigenen Wagen, wenn sie immer mal wieder rausgehen zu einer Kippenpause oder Ähnlichem. Also das bringt nicht wirklich viel. Und vor allem kannst du über diesen Preis nicht prozentuellen Zuwachs bei den GEMA-Tarifen von bis zu 1.500% tragen, wo dann aus 1.000, ich habe hier zum Beispiel Musikkneipe, Raumgröße 110 Quadratmeter, ohne Eintritt, laute Musik mit Laptop von 20 bis 2 Uhr, 4 Öffnungstage pro Woche, wo aus jährlich alter Tarif 1.300 Euro plötzlich 22.500 Euro werden. Das wird schwer, das dann eben mit diesen Getränkepreisen wieder wettzumachen. Ja, einmal das. Also welche Schlüssel gibt es denn jetzt? Wovon ist jetzt abhängig? Lass mal die Uhrzeiten erstmal beiseite. Aber nach welchem Schlüssel wird denn überhaupt gerechnet? Also die Quadratmeterzahl spielt eine Rolle? Genau. Wobei natürlich in dem neuen Berechnungsmodell auch die Kammern, wo die Gläser stehen und im Rhythmus des Basses mitwippen, die müssen auch GEMA-Gebühr bezahlen. Natürlich betrifft es jetzt den kompletten Quadratmeterraum. Es wird auch ganz seltsam gerechnet pro Person, wie viel Platz jeder in der Diskothek hat. Es ist einmal der Quadratmeterraum, es ist der Eintrittspreis, es ist die Laufzeit, also wie lange du offen hast. Es ist die Frage, ob du mit Laptop oder mit CD auflegst. Es ist die Frage, wie viel Veranstaltung du hast. Und natürlich die Frage nach dem Eintrittspreis. Davon hängt es auch maßgeblich ab. Und die GEMA hat ja jetzt vor kurzem eine Einigung mit BDK, mit dem Bund Deutscher Karnevalisten e.V. getroffen, der viele tausend karnevalistische Veranstaltungen vertritt. Und da hat man ja so eine Art Kompromisslösung gemacht, die letztendlich auch nur gewählt wurde, damit man nach außen suggerieren kann, dass man wirklich verhandlungsbereit ist. Aber dieser Kompromiss ist ein ziemlich fauler Kompromiss, weil ziemlich schnell klar wird, dass er einmal wirklich nur was bringt für Veranstaltungen, wo mehr als 10 Euro Eintritt verlangt wird. Die normale Diskothek verlangt meistens weit weniger. Und sämtliche anderen veränderten Parameter des Tarifs für die Karnevalisten sind im Endeffekt auch nur eine einzige Augenwischerei. Ich kann die gerne mal aufführen, aber es ist natürlich jetzt relativ komplex. Soll ich das oder? Mach mal. Ja gut, also die Einigung mit dem Bund Deutscher Karnevalisten ging in jene Richtung, dass gesagt wurde, einmal die Tarifreform beginnt erst ab April. also sprich nach dem Fasching und nicht ab Januar. Das heißt, die Karnevalisten sind noch mal ein Jahr davon gekommen. Danach gibt es eine stufenweise Einführung von jährlich 25% des neuen Tarifes für Veranstaltungen eben über 10 Euro. Das heißt, die Karnevalisten können dann über 4 Jahre sich an einen neuen Tarif gewöhnen. Stufenweise Einführung. Was gab es dann noch? Dann gab es einen Brauchtumsrabatt für die Karnevalisten von 15%. Dann gab es die Einführung der Härtefallregelung, die nennt sich jetzt wie nennt die sich genau? Ich glaube Ausnahmeregelung oder so. Die ist aber letztendlich die sagt, dass letztendlich maximal im Härtefall 10% anfallen. Dann muss aber der Veranstalter eine betriebswirtschaftliche Auswertung des Abends samt einem ausgefüllten Formular einreichen. Das würde natürlich bedeuten für Diskotheken, für die ja letztendlich, also nach der Tarifreform, eigentlich jede Veranstaltung ein Minusgeschäft wäre, dass so eine Diskothek dann wirklich in der Regel in der Woche 3-4 solche Formulare inklusive betriebswirtschaftlicher Auswertung an die GEMA zu schicken hätte, was natürlich bürokratisch eigentlich echt nicht machbar ist in keiner Form. Und die GEMA auch letztendlich noch gar nicht drüber nachgedacht hat, wie sie dem überhaupt gerecht werden will. Und wenn man sich das anschaut, was da diese Einigung ist, gut, dann kam noch der Zeitzuschlag wurde etwas geändert. Es wurde gesagt, dass der Zeitzuschlag nicht nach 5 Stunden anfällig wird, sondern nach 8 Stunden, dann aber dafür alle 2 Stunden 25% Zuschlag. Also sagen wir mal so, der durchschnittliche Tanztempel in der Großstadt in Berlin hat eh mal so lange offen, dass er letztendlich immer diesen Zeitzuschlag zu bezahlen hat. Also erklär mal eben den Zeitzuschlag, das haben wir auch noch nicht gehabt. Der Zeitzuschlag, doch, ich hatte mal kurz am Anfang erklärt, bedeutet, ursprünglich hieß es, dass eine Veranstaltung, die länger als 5 Stunden aufhat, muss auf den Tarif nochmal 50% aufschlagen. Jetzt ist es nach 8 Stunden und dann nach jeden weiteren 2 Stunden nochmal 25% des Basistarifs. Und dadurch werden natürlich die Veranstaltungen extrem teuer. Jetzt habe ich noch eine Frage, da erwarte ich gar nicht, dass du die beantworten kannst. Die betrifft die GEMA nämlich selber. Die GEMA hat natürlich reines Interesse daran, die Künstler zu versorgen. Und wie viel Prozent der Einnahmen der GEMA gehen denn für die eigene Verwaltung drauf? 15%. Ich kann dir sogar ganz genau sagen, dass darüber gibt es, der Kostensatz der GEMA bewegt sich seit dem Jahr 2000 immer so im Bereich zwischen 14% und 15%. Und das ist der Kostensatz, der bei der GEMA selber hängen bleibt. Aber das ist jetzt, klar, man könnte natürlich sagen, das ist schon ganz schön viel, weil wenn wir sehen, hier wurden im Jahr 2000 wurden 800 Millionen Euro Erträge eingesammelt, im Jahr 2010 gar 863 Millionen, übrigens auch ein wunderschöner Beleg dafür, dass der Musikmarkt nicht am Zusammenbrechen ist, sondern am Explodieren ist, weil diese Gelder werden ja auch nur dort eingesammelt, wo auch letztendlich wirklich was erwirtschaftet wird. Insofern von zusammenbrechenden Märkten kann man da nicht sprechen, wenn man die Zahlen sieht. Aber was das größere Problem ist als der Kostensatz von 15%, der sicher sehr fragwürdig ist, ist die Art und Weise, wie verteilt wird. Und jetzt komme ich nämlich leider doch noch mal kurz auf die Struktur zu sprechen, wie Mitglieder eingeteilt werden. Es gibt sogenannte ordentliche Mitglieder. Das sind gerade mal 5% aller Mitglieder, also 3000 Mitglieder. Diese Mitglieder kassieren momentan im Jahr 2010 gar schon knapp 65% aller Einnahmen, während die angeschlossenen Mitglieder, die knapp 55.000 sind, gerade mal 24% kassieren. Woran mag das liegen? Man hört ja auf der einen Seite immer, dass die Märkte heutzutage diversifiziert sind, dass es also mehr und mehr kleinteilige Künstler gibt, die zwar für sich einzeln nicht so viel verkaufen, aber nach der Longtail-Theorie in der Summe mittlerweile mehr sind als der Mainstream-Markt, dann stimmt einem natürlich schon bedenklich, dass diese angeschlossenen Mitglieder, die allesamt Mitglieder sind, die nicht so hohen Umsatz haben, so wenig an den Gesamterträgen verdienen. Wenn man jetzt genauer nachforscht, fällt einem auf, dass letztendlich nur die ordentlichen Mitglieder, diese 5%, innerhalb der GEMA abstimmen dürfen, nach welchen Verteilungsschlüssel denn dieses Geld, was eingenommen wird, verteilt wird. Denn in den seltensten Fällen wird wirklich Netto-Detail verrechnet. Das bedeutet wirklich, dass jeder Urheber genau das bekommt, was ihm zusteht, anhand dessen, wie häufig er gespielt wurde und wie häufig seine CD verkauft wurde und. Sondern der größte Teil läuft über Statistiken. Und die Statistiken für die Verteilung von den Geldern, die wird von den ordentlichen Mitgliedern gemacht und die sind nun mal hauptsächlich Mitglieder, die gehören zur Kaste jener Musiker und Urheber und Verlagsleute, die sogenannte Standardwerke innehaben, also die einen entsprechend hohen Umsatz eh schon generieren, per se, also all die Ralf Siegels und Dieter Bohlen, deswegen spricht man immer gern von der Bohlensteuer, und die bestimmen darüber, wie Gelder verteilt werden. Und genau da entsteht nämlich dann die eigentliche Ungerechtigkeit bei der GEMA. Mhm. Ja, ich hab mir jetzt mal parallel die Mühe gemacht, weil ich diese Verwaltungskosten, also die GEMA verkauft sich ja immer als karitativer Verein. Ja, so denn, ja, sie hat ja auch, ist ja auch verpflichtet dazu. Es gibt ja zum Beispiel, hat die GEMA automatisch die Verpflichtung, dass sie eine eigene Sozialkasse hat. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Auftrag aus dem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz. Und den muss sie ja auch gerecht werden. Also es gibt die Vorsorge und Unterstützungseinrichtung für die Mitglieder. Es gibt Verpflichtungen für faire Tarife, die dann auch religiöse, kulturelle und soziale Belange berücksichtigen. Das ist natürlich auch mit alles dabei, klar. Ja gut, wie auch immer, nehmen wir Beispiel GEZ, da sind die Renten auch gigantisch, ne? Also ja. So, aber ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und habe mal, weil ich jetzt den Begriff karitativer Verein genommen habe, habe ich mal den Jahresbericht 2011 auf den Bildschirm gerufen von der Caritas. Beide haben ja den Auftrag, natürlich zu helfen, sage ich jetzt mal. Und die Caritas hat Summe Werbe- und Verwaltungsausgaben des Jahres 2011 sind 6,8%. Ja, naja, gut. Das kann man nicht direkt vergleichen, das ist mir auch vollkommen klar. Das ist vollkommen klar. Die GEMA, das ist ein wirtschaftlicher Verein und wenn du dir die Glasbauten und Prachtbüros der GEMA anschaust, dann weißt du natürlich schon, wo das Geld landet. Und wenn du dir dann die fürstlichen Löhne anschaust, also ein Vorstand, Dr. Hecker, jeder mag es ihm vergönnen, verdient doppelt so viel wie Angela Merkel im Jahr eine halbe Million Euro. Wo man sich natürlich schon fragt, wie soll denn dieser Mann als Vorstand überhaupt in irgendeiner Form eine Ahnung haben von den prekären Lebensverhältnissen, die so mancher Urheber und Musiker wirklich hat und dann darüber auch noch so großspurig sprechen können. Ja, ich wollte jetzt einfach nur ein bisschen veranschaulichen damit und du hast es ja jetzt nochmal unterstrichen, in welcher Größenordnung sich so etwas bewegen könnte. Und die GEMA ist ja kein echter Dienstleister. Ein echter Dienstleister muss sich ja sehr aktiv um seine Kunden bemühen. Das macht die GEMA ja gar nicht mal. Hat sie ja auch nicht nötig. Bei 65.000 Mitgliedern, das passt schon. Das Geld fließt auch sicher. Und wenn man sich dann da Prachtbauten hinsetzt, dann muss man ganz klar sagen, das zahlt der Konsument ja am Ende. Ja. Jetzt möchte ich nochmal auf diese fiesen Details zurückkommen. Damit ich das verstehe und damit ich auch vor allem den Gastronomiebetrieb verstehe, wenn ich mit so einem Gastronomen mich unterhalte. Wenn ich also, nehmen wir mal nicht den großen Riesenladen, den großen Tanztempel, sondern die 110 Quadratmeter Kneipe. Wenn der anfängt, Musik zu spielen um 19 Uhr, jetzt ist es acht Stunden lang, bleibt es gleich oder nach der Tarifreform? Genau. 8 Stunden lang bleibt es gleich und danach kommt der erste Aufschlag von 50%. Kann der dann spielen, was der will? Und das ist dann. Ja, ganz ehrlich, das ist der GEMA doch scheißegal. Und da kommen wir ja jetzt wirklich zu dem Bereich, wo dann auch die Fragen kommen, die wir Piraten ganz klar stellen, nämlich Frage GEMA-Vermutung. Die GEMA vermutet nach dem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, dass quasi, beziehungsweise nicht die GEMA, sondern es wird vermutet, dass wenn es einen monopolistischen Wahrnehmer gibt, eine monopolistische Verwertungsgesellschaft, dass dann per se jeder Urheber, der aufgeführt wird, auch Mitglied dieses Vereins ist. Das ist eine ganz, ganz seltsame Konstruktion aus dem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, die vielleicht im Jahre 1965 noch irgendwo nachvollziehbar war, als dieses Gesetz geschrieben wurde, aber in der heutigen Zeit nichts mehr mit dem kleinteiligen Repertoire zu tun hat, mit vielen, vielen Werken, die eher so aus dem Nischenbereich kommen, wo es natürlich viele Urheber gibt, die sagen, nö, ich bin kein GEMA-Mitglied oder ich bin vielleicht sogar in der Zukunft Mitglied der C3S, der neuen Verwertungsgesellschaft für Creative Commons Lizenzen. Wie auch immer, das interessiert die GEMA gar nicht, weil ab dem Moment, wenn nur Teile des Repertoires GEMA-pflichtig sind, nimmt die GEMA per se, per GEMA-Vermutung an, dass alles GEMA-Repertoire ist. Und jetzt kommt der Punkt, wie könntest du dagegen vorgehen? Das ist nämlich genau das Problem. Du bist nämlich in der Beweispflicht. Du musst dann den Beweis führen, dass jeder Künstler, den du aufführst, jedes Stück, was du spielst, eben kein GEMA-Mitglied ist. Und jetzt kommt noch erschwerend dazu, dass die GEMA keine Pseudonyme akzeptiert. Das heißt, du müsstest von jedem Song den Textdichter, den Verlag und den Komponisten wissen mit Klarnamen und den in der Liste eintragen, das an die GEMA schicken, um dann eben GEMA-frei zu sein. Und das ist im ja? Entschuldigung, ich unterbreche, aber ich hätte jetzt als erstes gedacht, naja, ist ja technisch heute kein Problem, habe ich eine Kneipe, lasse ich einen Mitschnitt laufen. Aber gut, so schlau war die GEMA auch schon, dann könnte das ja am Ende einer erfüllen, dann kommen wir mit der Hürde, die du jetzt gerade genannt hast. Mit der Pseudonymisierung, ja, natürlich. Das ist genau das Problem, weil die wenigsten Urheber natürlich ihren richtigen Klarnamen hin draufschreiben. Und jetzt geht's ja noch weiter. Wenn du dann Urheber, es gibt ja genügend Musiker, die heißen zum Beispiel auch so aller Weltsnamen Roland Schmidt oder Thomas Schneider. Und davon gibt's bei der GEMA ganz, ganz viele, die so heißen. Das heißt, wenn du jetzt ein Werk von einem Thomas Schmidt hast, ja, der Urheber ist, der aber behauptet, er sei kein GEMA-Mitglied, sagt die GEMA erstmal, naja, das kann der ja behaupten, aber wir haben ja auch einen Thomas Schmidt, der GEMA-Mitglied ist. Deswegen muss ich jetzt erstmal einen Nachweis haben, dass ihr Thomas Schmidt nicht mein Thomas Schmidt ist. Also du musst also auch dann noch zusätzlich herantragen, die Adresse, den Wohnort und das Geburtsdatum des Komponisten und sorry, irgendwo kommen dann so ein Bereich auf, wo es einfach nicht mehr rentabel ist. Weil an so einem Abend werden vielleicht, was weiß ich, 80, 90, 100 Titel aufgeführt. Also, nur mal so gesponnen, wenn die Piraten die Gastronomiebetriebe unterstützen könnten, das, also, das umzusetzen und das nur mit einem kleinen Teil, dann würde ja die Verwaltung bei der GEMA platzen, dann müssten die, hätten die am Ende 30% Verwaltungskosten. So, wir haben der GEMA vorgeschlagen, wir haben der GEMA im Rahmen unseres, ich hatte ja diese Urheberrechtsdialoge veranstaltet in Berlin und da war ein Vorschlag der GEMA gegenüber, Mensch, man könnte es doch so machen, ihr könnt euch eure läppischen 120 Blackboxes für gerade mal 5000 Discos sparen und auch die Kosten beim Media Control das auszuwerten. Lasst uns doch lieber eine App für Smartphones entwickeln, was man da mitlaufen lassen kann. Da ist Geolocating, da ist Timestamp drin und es gibt genügend Programme wie Shazam, die dann den Urheber, quasi den Song wirklich rausfinden können. Es gibt eine GEMA-Datenbank, mit der könnte man das abgleichen und dann könnte man ja nicht raten. Man will das aber gar nicht. Man will das nicht. Wir haben der GEMA vorgeschlagen, das Tolle an so einem System wäre ja auch, dass sie dann viel gerechter verteilen könnten. Weil das Problem ja ist, momentan verteilt die GEMA anhand dieser statistischen Proben von diesen 120 Blackboxen, die pro Woche eine Stunde nur aufzeichnen. Und anhand dessen wird dann quasi errechnet, wie viel statistisch jedem Musiker zusteht. Dadurch fallen natürlich unglaublich viele Urheber durch ein Raster, gerade Nischenkünstler, und bekommen gar nichts, obwohl ihnen auch was zustehen würde. Und das ist nämlich genau der Punkt. Da sagt die GEMA natürlich nein. Und warum sagt sie nein? Weil es natürlich ordentliche Mitglieder, vor allem größere Verlage gibt, die natürlich ganz klar darauf beharren, dass da keine punktgenaue Abrechnung stattfinden soll, weil sie nämlich so über diese Statistik einfach für ihre Standardwerke mehr Einnahmen generieren und im anderen Fall halt weniger verdienen würden. Und genau die zwei Kombination aus dem Argument, sie wollen es nicht, weil es dann A, einmal Verteilungsgerechtigkeit gäbe, und dann kommt noch das Argument von der GEMA selber zu, dass es ja technologisch viel zu kompliziert wäre, was wir natürlich auch schwer bezweifelt haben. Also, da rattert es bei mir sofort, wäre alles relativ simpel zu machen, vor allem wenn man die Musikerkennung hätte. Ja, die gibt's ja. Also, ja, ich habe auch gehört, was man schon mal entwickelt hat, ist so ein Ding, das heißt Datenbank. Ja, zum Beispiel. Ja, da, also so ein paar Leute haben sich mal damit beschäftigt irgendwann mal und die haben sowas gemacht und da kann man Sachen drin speichern. Gibt's auch schon und, übrigens für Musik unter djmonitor.com. Ja, aber das will die GEMA ja nicht wissen. Ja, ich merke gerade, wie schockiert ich bin, wie man sehenden Auges feststellt, dass man das schlussendlich einfach gar nicht haben möchte. War mir natürlich sofort klar, natürlich will man das nicht. Die Blackboxen sind jetzt stelle ich die nächste Frage. Diese Auswertung der Blackboxen und diese statistische Ermittlung, die ist bestimmt total transparent, oder? Ja, klar. Ja, das kann jeder nachvollziehen, wie ja, man darauf kommt. Ja, natürlich, da gibt's sofort GEMA auf GEMA.de, ist ein Riesen-Button, steht da. Hier können Sie gucken, wie die Clubs ihre Musik auflegen. Nee, natürlich nicht. Das sind Dinge, das ist doch genau der springende Punkt. Die GEMA versteckt sich auch in ihren Tarifschlüsseln selber bei der Abrechnung den Urhebern gegenüber in einem unglaublich komplexen mathematisch-statistischen Regelwerk, wo keiner wirklich nachvollziehen kann. Aber das ist ja Teil des Systems. Die System wurde damals schon unter Professor Kreile in den 70er und 80er Jahren etabliert. Dieser Professor Kreile war übrigens ein absoluter Kämpfer gegen das Internet. Der hat immer gesagt, dass wir als GEMA, ich habe da von ihm ein Originalzitat, wie lautet denn das, der GEMA gelingt der Kampf gegen unsinnigen Wettbewerb. GEMA ist der Fels in der Brandung der Wogen der Digitalisierung. Der hat sich natürlich total gesträubt gegen alles an Vermarktung, die irgendwann im Netz möglich ist. Und da muss man dazu sagen, dass dieser Reinhold Kreile war ja gleichzeitig CSU-Mitglied des Bundestages und Finanzmathematiker unter Franz Josef Strauß. Und der hat eins der ungerechtesten Verteilungsverfahren der GEMA erst etabliert, das Pro-Verfahren, das letztendlich den kleinen Musiker immer darstellt als jemand, der gern die anderen bescheißen würde und deswegen in der Statistik diesen Beschiss schon automatisch abgezogen bekommt. Aha. Ja, das ist unsäglich. Also da wurde argumentiert, da beim Pro-Verfahren geht es um die Tarife gegenüber Live-Musikern, also Konzertauftritten, was anderes als mechanische Musik, jetzt in der Musikkneipe und in der Diskothek. Auch Live-Auftritte haben überhaupt nichts mit der aktuellen Tarifreform zu tun. Aber in diesem Pro-Verfahren wurde eben festgelegt, also wenn eine Band ein Konzert spielt, muss ja auch GEMA gezahlt werden. Und die Band füllt normalerweise eine Werkreihenfolge auf, eine Werkfolge aus, in der sie einträgt, welche Songs sie gespielt hat. Und natürlich ist es so, dass die meisten Bands ihre eigenen Songs spielen. Der Professor Kreiler hat aber damals argumentiert, dass die meisten kleineren Bands ja überhaupt nicht kreativ wären und auch keine eigenen Songs spielen würden und immer nur Songs nur covern würden, aber nur immer eigene Songs reinschreiben würden, die Listen, um mehr Geld zu verdienen. Und aus diesem Grunde brauchen wir ein Verfahren, das Pro-Verfahren, was diese Fehlerquote, die durch das Bescheißen von kleinteiligen Musikern passiert, das rausrechnet, damit die Besitzer von Standardwerken, also Aldi Bohlens und Ralf Siegels, dann auch den Anteil bekommen, der ihnen wirklich zugesteht. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wurde argumentiert, dass quasi kleine Bands, Alternativmusik, Independent, Metal, all das, was Spatenmusik ist, dass diese Leute per se von vornherein bescheißen würden. Das ist unglaublich, wie man über seine eigenen Mitglieder, Vereinsmitglieder so sprechen kann. Und dieses Verfahren dokumentiert eben so wunderbar die Ungerechtigkeit bei der GEMA. Die schaut mich dann folgendermaßen in Zahlen aus: Wenn eine Independent Band so knapp 20 Konzerte spielt, pro Konzert 350 Euro gezahlt werden bei einer bestimmten Raumgröße. Meistens, wenn die Band selber ihre eigenen Konzerte veranstaltet und die Räume mietet, muss sie auch selber GEMA bezahlen. Jetzt denken wir, naja, sie kriegen wenigstens alles abzüglich von 15% zurück, was ja so der GEMA-Verwaltungsaufwand ist, und müssten sie so um die 5.000 Euro von den 7.000 wiederbekommen. Pustekuchen, im Schnitt sind es wenige zweistellige Euro-Beträge. Und das liegt eben dran, dass dieses Pro-Verfahren kleinteiligen Künstlern einen Riesenteil vom Kuchen einfach wegschneidet, mit der Behauptung, die würden ja eh nur bescheißen. Ja, aber es gibt ja ein Argument, was es sehr glaubwürdig macht, das Verfahren. Die ordentlichen Mitglieder haben ja so viel Geld, die bräuchten das ja, die bräuchten ja gar nicht bescheißen, während das die Kleinen ja müssen. Ja, du verstehst das, Bruno, du verstehst das nur alles falsch, glaube ich. Ja, ich sehe auch schon. Ja, ich merke, du öffnest mir gerade die Augen. Ja, nee, das also, ist, ich kann das schon, Entschuldigung, ich kann das schon nicht mehr ganz ernst nehmen. Also das ist ja böser Ernst, aber. GEMA hat aber, muss jetzt dazu sagen, dieses Jahr auf ihrer Mitgliederversammlung das Pro-Verfahren endlich gekippt und ein neues Verfahren, das nennt sich INCA, eingeführt. Das soll angeblich diese Verteilungsgerechtigkeit ändern. Aha. Warten wir es ab, bis nächstes Jahr die ersten GEMA-Abrechnungen nach INCA kommen. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Also wenn, jetzt ist natürlich die Frage, ich bin kein Gastronom, aber wir müssen auch noch mal ein bisschen über diese Details sprechen, wie das dann läuft. Ich hatte gerade angefangen bei den 8, das ist ja auch alles tatsächlich mal ganz interessant so zu hören, war mir so en Detail eben nicht bewusst, deswegen sprechen wir heute. Also, der Gastronom kann jetzt 8 Stunden lang spielen. Und was kosten denn dann so 100 Quadratmeter? Wo sind die Schwellenwerte? Bei 100 Quadratmeter oder geht das prozentual? Also oder da gibt es natürlich Tarifrechner, die dir das genau ausrechnen. Ich kann dir jetzt viele Beispielrechnungen geben mal. Da die GEMA, es läuft auch so ab, du hast normalerweise, wenn die GEMA sich bei dir meldet, dann kommt einer von der Bezirksdirektion und der rechnet mit dir einen Tarif durch. Das ist auch nicht ganz so easy, das ist sehr mathematisch und am Ende kommt dann halt ein Betrag raus. Es gibt auch mittlerweile diverse Tarifrechner im Netz, wo du das selber mal durchrechnen kannst. Und wo auch ein Vergleich zu den alten Tarifen gebracht wird. Das gibt's natürlich auch. Also das bedeutet, okay, es ist schon so transparent, dass auch andere Leute so einen Tarifrechner entwickeln konnten. Also das ist schon durchaus nachvollziehbar. Ja, das ist schon nachvollziehbar. Den Tarif, den kannst du auf der GEMA-Seite runterladen. Den gibt es in der Form runterzuladen. Das sind viele, viele Seiten und die schlüsseln dir das dann so auf. Das kannst du dann natürlich schon nachvollziehen. Hat aber viel damit zu tun, dass du immer den Basiswert der Basistabelle nimmst. Da ist auf der einen Skala der Quadratmeter, die Quadratmeterzahl des Clubs, auf der anderen Skala ist der Eintrittspreis. Dann gibt es natürlich für verschiedene Nutzungszeiträume, eigene Tabellen, also sprich Veranstalter, die nur einmal im Jahr was machen, Veranstalter, die monatlich was machen, Veranstalter, die wöchentlich was machen, Veranstalter, die täglich was machen. Und aus diesen Listen nimmst du dann deinen Basistarif und auf den kommen dann eben die ganzen Zuschläge dazu. Zum Beispiel wirst du dann gefragt, dein DJ, legt der mit CDs auf oder legt der mit einem Notebook auf? Die meisten, das ist übrigens auch noch so ein Punkt, der absoluten Ungerechtigkeit. Die wirklich kreativen DJs legen natürlich hauptsächlich mit Notebooks auf, weil sie eben Live-Mixe machen, spontane Mash-Ups machen, Filter Schlachten auf dem Dancefloor abhalten und ähnliches, was du nur mit einem Computer machen kannst. Und dann zahlst du automatisch diesen Vervielfältigungszuschlag, der dafür verlangt wird, weil ja kein lizenzierter Tonträger verwendet wird, sondern eben eine digitale Kopie verwendet wird. Dazu muss man natürlich sagen, Moment mal, es wird doch eigentlich eh schon für jede digitale Kopie eine ZPÜ-Abgabe bezahlt. Das ist auch noch so ein Aspekt, über den man... ZPÜ? ZPÜ. Sagt dir nichts. Es gibt es. Sagt das schon was, nur die drei Buchstaben, die könnte ich jetzt nicht auflösen. Warte mal, das ist Zentrale. Oh Gott, oh Gott. Ha, der Bruno, jetzt habe ich endlich was gefunden, was er nicht weiß. Das. Ja, du, warte, lass mich mal kurz überlegen. Ich komme. Ah, oh, das ist. Ah, ZPÜ ist die, ich kann es ja sagen, Zentralstelle für private Überspielung. Rechte oder Überspielung. Zentralstelle für private Überspielung. Nein, aber das ist schon das Ding, was wir alle eh auf eine CD, die wir kaufen, bezahlen. Und wenn wir einen CD-Brenner kaufen, müssen wir auch Gebühren bezahlen. Nein. ZPÜ zahlen, Moment. ZPÜ bezahlen wir nicht für eine CD, die wir kaufen, aber für eine CDR, die wir kaufen. Es geht Spielungsrechte. Es geht hier um die Vergütungsansprüche, die eben aus dem Paragraphen 54 des Urheberrechtsgesetzes hervorgehen, nämlich die Pauschalabgabe für die Privatkopie. Das ist eine Schranke des Urheberrechts und diese Schranke ist eine von wenigen Schranken, die eben auch wirtschaftliche Kompensation erfordern. Die erfordern eben diese Pauschalabgabe. Nur ist es aber so, dass bei dem DJ, der aufführt, im Normalfall schon vorab eine Pauschalabgabe gezahlt wurde und zwar für jeden einzelnen fucking Teil seines Computers, sei das Notebook, für die Festplatte, für den Speicher, für den MP3-Stick, den USB-Stick, den er reinsteckt, also oder für die gebrannte CDR, aber nichtsdestotrotz verlangt die GEMA einen Überspielungszuschlag, falls der DJ eben genauso ein System verwendet. Witzigerweise verlangt übrigens denselben Zuschlag dann auch nochmal die GVL. Das ist auch einer der Zuschläge, der draufkommt. Es nennt sich übrigens Vervielfältigungszuschlag. Und wie viel macht das so aus, prozentual, dieser Vervielfältigungszuschlag? 30-50%. Man muss natürlich sagen, das variiert. Aber das sind 30-50%. Also wenn ich für so einen Abend 1.000 Euro bezahle, dann muss ich tatsächlich 1.500 bezahlen, nur weil der DJ ein Notebook? Ganz genau. Ja, sogar noch ein bisschen mehr, weil es kommt ja auch nochmal die 10% GVL-Vervielfältigungszuschlag dazu. Die übrigens jetzt auch, eben hatte ich ja eingangs erzählt, vom OLG ein Schlichtungsverfahren hat Mitte September, weil sie fordert ja einen 100%igen Zuschlag generell für die GVL. Dann wird alles wahnsinnig teuer. Es wird sich wahrscheinlich vom Schlichtungsgericht dort auf einen 30%igen Zuschlag erhöhen. Momentan sind wir bei einem GVL-Basiszuschlag von 20%. Wenn dann 30% daraus wird und dann die GVL-Vervielfältigung dann auch noch einen Zuschlag bekommt, dann wird das natürlich auch noch ein zusätzlicher, ziemlicher Happen, den Clubbesitzer noch extra drauf zahlen müssen. Hat die GEMA schon darüber nachgedacht, dass der Bass auch durch Wände dringt und dass die Anwohner in den umliegenden Räumlichkeiten vielleicht auch noch was bezahlen sollen? Du sagst etwas, du meintest es ja eigentlich gerade scherzhaft, aber ich sag dir eigentlich... Jetzt kriege ich Panik, ja, ich meine es scherzhaft. Nicht ganz so scherzhaft sieht es die GEMA bezogen auf Stadtfeste. Früher war es nämlich so, dass es einen Nutzungsbereich gab, wo man gesprochen hat, wirklich so der Bereich unmittelbar vor der Bühne und es war der Quadratmeterbereich. Das betraf vor allem Stadtfeste, so Umsonst- und Draußenfeste. Da gab es auch einen Prozess zwischen dem Bochum Total, das ist ein sehr berühmtes Stadtfest mit, Gott, 2-3 Millionen Menschen in Bochum, die da durch die Innenstadt pilgern und Musik auf vielen Livebühnen hören. Und nach einer neuen GEMA-Tarif, der eben in der Quadratmeternutzung nicht nur diesen Bereich vor der Bühne einbezieht, sondern eben den ganzen Bereich des Stadtfestes, der behördlich quasi ja als Gesamtfläche definiert wurde, dann auch GEMA-Tarif haben will, weil ja die Leute auch überall die Musik hören würden. Also im Endeffekt ist es genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, du, ihr könnt mich gerade, ich sitze hier und schüttel wirklich durchgehend den Kopf. Ja, ich meine, dass es kein Sozialverein ist, das war mir vor dem Podcast vollkommen klar. Ja. Aber was die sich alles ausdenken und dann auch noch als gut verkaufen, ja, das ist für mich unglaublich. Mach weiter, gib mir mehr davon. Ein paar kleine witzige Anekdoten dazu geben, wie zum Beispiel, es gibt einen Tarif für Videosexkabinen. Zum Beispiel. Also es ist wirklich so, dass solchen, und der hat sogar eine das ganz wusste eigene, ich sogar. Wusstest du, ja. Mhm. Und also sprich, jede kleine Videosex-Kabine oder auch Live-Peep-Show-Kabine, wo Leute halt reingehen, um ihrer Einsamkeit Ausdruck zu verleihen, genau dort wird dafür GEMA verlangt und nicht wenig. Das ist schon immer wieder ein ganz, ganz witziger Tarif. Und die GEMA lässt eigentlich keinen Bereich aus. Also das ist natürlich mittlerweile auch wirklich Musik in Verkehrsmitteln. Genauso wie Musik in Telefonwarteschleifen und Anrufbeantwortern. Witzigerweise der Tarif WR hat nur zwei Tarife beinhaltet, WR Best und WR HZ, wobei der erste für Bestattungen ist und der zweite für Trauungen. Und die sind ziemlich ähnlich. Also auf einer Hochzeit zahlst du genauso viel wie GEMA wie auf einer Beerdigung. Also solches. Wird denn der Verstorbene mit abgerechnet oder nicht? Naja, seine Erben zumindest. Ja, also das ist schon sehr schräg. Also natürlich ist es nachvollziehbar, dass ein Verein, der die Interessen seiner Mitglieder wahrt, versucht natürlich so flächendeckend und so kleinteilig wie nur möglich auf alle möglichen Nutzungsarten von Musik eingeht und versucht dafür, Gelder einzusammeln. Das ist irgendwie nachvollziehbar. Das Problem ist nur, dass die irgendwie jegliches Augenmaß verloren haben. Und das ist das Problem. Und dass da das Augenmaß verloren wurde, liegt einfach auch dran, dass die GEMA komplett intransparent ist. Und zum Beispiel, wenn die GEMA neue Tarife beschließt. Es gibt natürlich Mitgliederversammlungen, wo alle Mitglieder zugelassen sind, auch die Angeschlossenen, also der Großteil, die 95% der Mitglieder. Aber zu den Abstimmungen über Satzungen, über Tarife und Ähnliches sind dann nur die ordentlichen, diese 5% zugelassen. Und die sind natürlich auch dann komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Davon gibt's weder Protokolle noch sonst was. Das findet vollkommen im Geheimen statt. Und da ist die GEMA auch fest davon überzeugt, dass das so richtig ist. Ja gut, was sollen die GEMA-Mitarbeiter, die vor der Kamera stehen, mit dem Mikro im Gesicht, was sollen die sagen? Also da war eine Dame, den Namen kann ich mich nicht erinnern, von der GEMA, die argumentierte tatsächlich, ja, wenn man von 10 Euro Eintritt 1 Euro abgeben muss, das ist doch nicht viel. Das ist so ein Argument gewesen, wo ich gedacht habe, also jeder kaufmännisch Denkende, der muss sofort sagen, wie kann sich jemand hinstellen und so dreist so einen Satz von sich geben? Ja, das Problem ist halt auch, die GEMA ist es halt gewöhnt, genau solche Sätze zu kassieren. Also bei der physischen Lizenzierung ist es schon seit eh und je so, dass du 10% bezahlst. Also 9,09% ist der Tarif. Wenn du CDs herstellst als Plattenfirma, dann musst du bei der GEMA anmelden, wie viel Stück das sind, wie viel Stück für Promotion sind und dann was der Handelsabgabepreis ist. Und anhand vom Handelsabgabepreis werden dann 9,09% berechnet, was du wirklich bezahlst. Das sind dann im Schnitt für eine einzelne CD zwischen 30 und 60 Cent, je nachdem, ob du auch einen Rahmenvertrag hast über einen Verband oder eben nur einen Einzelvertrag. Wir haben es ja schon rausgekehrt, aber liegt ja ein entscheidender Unterschied. Wenn ich weiß, dass ich 10% für so eine CD einkalkulieren muss, dann kann ich das tun. Und vor allem, es müssen ja alle tun. Ja. So, also die Sachlage ist ja vollkommen klar. Das heißt, der Verbraucher, der die CD kauft, der bezahlt die Zeche. Punkt. So, und jeder hat da die gleiche Chance. Mag jetzt gerecht sein, ob 10% zu viel oder zu wenig ist, aber erstmal haben alle die gleiche Chance. Aber das haben wir, das hast du ja schön am Anfang rausgekehrt. In der Gastronomie ist das ja eben nicht so. Sondern da gibt es ja X-Konstellationen, wo schon jetzt klar ist, dass man das Geld, was die GEMA verlangt, gar nicht umlegen kann. Also lass uns doch mal weiter nachdenken. Jetzt habe ich schon, ich hatte das wohl schon gehört, dass man es jetzt stepweise einführen möchte. Jetzt wusste ich gar nicht, dass ich das auf den Karneval bezog. Wann ist denn der Stichtag? Wann geht es los, wenn ich eine Kneipe habe? Ich habe zum Glück keine. Also da die Kneipen bisher ja noch keine Tarifeinigung haben, wird es dann ab 1.1. losgehen für die. Das bedeutet dann nach Urheberrechtswahrnehmungsgesetz, dass der Differenzbetrag von dem, was die GEMA jetzt fordert, zu dem, was früher gezahlt wurde, dass der auf ein Hinterlegungskonto zugunsten der GEMA eingezahlt werden muss oder der GEMA bereits schon überwiesen wird unter Vorbehalt. Das heißt, ab 1.1. gilt es zu blechen. Punkt. Auch den Tarif, den die GEMA fordert. Und zwar bis dann irgendwann ein Einigungsverfahren darüber entschieden hat, was wirklich gezahlt werden muss. Und die Rechtsprechung ist da ziemlich eindeutig. Zuerst geht man auf das Patent, Deutsche Patent- und Markenamt. Da ist das erste Schiedsgericht. Wenn man sich da nicht einigt, geht man dann zum Oberlandesgericht und dann zum Bundesgerichtshof. Und diese Schritte, die dauern aber auch durchschnittlich so um die 3 Jahre, sind sehr, sehr teuer, bedeuten viele, viele Studien. Der GEMA tut sowas nicht weh. Kleinen Verbänden natürlich schon. Die GEMA sagt ja auch immer, ja, es kann doch jeder seinen eigenen Zweckverband gründen und mit uns eigene Tarife aushandeln. Klar, könnten jetzt zum Beispiel kleine Metal-Clubs sagen, okay, wir tun uns jetzt zum Verband der Metal-Clubs zusammen. Und der nächste Verband sagt, wir machen den Verband der kleinen Gothic-Clubs auf. Und der nächste sagt, wir machen den Verband der Technokultur auf. Das können die gerne tun. Und dann würde die GEMA mit ihnen auch in Verhandlungen treten, bezogen auf den Tarif, würde ihren Tarif fordern, würde dann sagen, wir können uns nicht einigen, also müssen wir vor das Deutsche Patent- und Markenamt. Und jetzt geht's aber los. Dieses Patentverfahren, dieses Schiedsverfahren ist extrem teuer. Das wird so wie alle Verfahren natürlich auch anhand eines Streitwertes festgemacht, der natürlich in dem Fall ziemlich schnell astronomisch hoch ist. Weil er bemessen wird anhand der Abgaben, die man diesmal erstmal erwartet. Ganz genau. Und das bedeutet natürlich, ein kleiner Verband, ein frisch gegründeter Verband, der, was weiß ich, also es gibt so eine Regelzahl, 50 Mitglieder muss so ein Verband haben, dann würde die GEMA in Verhandlungen treten. Aber jetzt so ein Verband der 50 Gothic-Clubs, ja, die sich zusammentun, der kann die Kosten gar nicht aufbringen für das Schiedsverfahren. So, Bruno, nochmal eben zum Zusammenfassen. Das ist also so, wenn ich einen Gastronomiebetrieb habe und der 1. Januar dann passiert, also nehmen wir den 2., weil die GEMA am 1. Januar nicht arbeitet, ja, heißt das, ich brauche gar nicht lange überlegen, ich muss diesen neuen Tarif erstmal bezahlen. Ja, auch unter, ein Teil davon unter Vorbehalt auf ein Rückstellungskonto. Also liquiditätsmäßig muss ich es bezahlen. Ja, na, rein betriebswirtschaftlich betrachtet natürlich schon, weil auch keine Bank, und das eigentliche tragische Problem ist auch, keine Bank der Welt wird dann im kleinen Alternative Club sagen irgendwie, ach na ja, das ist ja, ja, das wird sich ja noch ändern, weil man einigt sich ja auf einen Tarif, dann gebe ich euch erstmal einen Kredit. Zinslos, versteht sich. Zinslos, klar. Ja, also damit möchte ich einfach so ein bisschen rauskehren. Gastronomie ist ein sicherlich schwieriges Geschäft und ich behaupte, dass ein Großteil der Gastronomiebetriebe nicht mit einer gigantischen Rendite arbeitet. Genau. Und also, wie ich vorhin sagte, Konzerne, die bei 2% Rendite liegen und Gastronomiebetriebe, also da wird's wirklich schwierig und wenn dann noch eine Hausnummer kommt, also brechen wir das Jahr mal runter. Man hat vorher im Jahr bezahlt 20.000 und jetzt 120.000 und dann muss ich am 2. Januar ein Zwölftel mal eben von 120.000 bezahlen. Mhm. Das ist ja dann schon mal eine Hausnummer, ne? Das schaffe ich dann als Gastronomiebetrieb vielleicht den ersten Monat, vielleicht auch noch den zweiten und wenn die Zeit mal nicht so doll ist, spätestens am dritten, dann mache ich die Grätsche und sage, ja Leute, ich kann nicht. Also wenn ich jetzt Gastronom wäre, dann gäbe es für mich nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich habe verdammt viel Geld und halte durch. Ja. Variante 2 wäre, ich mache den Laden zu. Und Variante 3 wäre, ich lasse den Laden laufen und gucke, ob ich tatsächlich mit GEMA-freier Musik weiter. Ja, komme. Aber da hast du natürlich. Ja, lass mich doch fragen, ja. Bruno. Was passiert? Ich wollte doch. So, sofort, ja, ich weiß doch, dass jetzt ein Ja-Aber kommt. Und wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Also, aber das Ja-Aber war mir jetzt vollkommen klar. Ich behaupte jetzt einfach mal, wenn ich jetzt gar keine GEMA-Musik spiele, dass die mir trotzdem auf den Sender gehen. Erzähl natürlich, mal, was dann passiert. Die gehen dir, wie ich vorher schon erzählte, vollkommen auf den Sender, weil du natürlich trotzdem eine Liste einsenden musst, die das komplette Repertoire, was du spielst, aufführt, inklusive Klarnamen und inklusive Adresse von Komponist, Textdichter und Verlag. Aber Moment, das heißt, ich muss auch die Sachen aufführen, die nicht... Ja, natürlich, weil die GEMA ja, hatte ich ja gesagt, nach GEMA-Vermutung aus dem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz genau diese Dinge vermuten darf, dass jeder Künstler per se erstmal GEMA-Mitglied ist. Und ein anderer Punkt ist ja, so die großen... Die großen Diskotheken an den großen Autobahnen, die werden sich wahrscheinlich so einen Tarif irgendwie leisten können, weil die einfach massive Umsätze haben. Und die sagen sich dann, naja, da wird es eine Einigung geben. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir haben Wir haben genügend Rückstellungen. Aber die kleinen Diskotheken, die können das eben nicht. Und dadurch wird es zu einem großen Kultursterben kommen. Und das ist nämlich der eigentliche Punkt, dass gerade dadurch Nischenkultur wieder platt gemacht wird. Und jetzt ist ein Schelm, wer hier Übles denkt, wer sich nicht denkt, dass die GEMA letzten Endes auch ganz happy ist, wenn Nischenkultur verschwindet, weil mich eben diese Nischenkultur, diese Kleinteiligkeit, die ja momentan ihnen so auf die Eier geht, weil sie eben auch ihren gerechten Anteil der Tarife eben bekommen möchte, dadurch natürlich auch klein macht, weil gerade die kleinteiligen Musikstile brauchen auch dringend die Diskotheken, damit sie bekannt werden. Die haben keine großen Marketingbudgets, um ihre neuesten Veröffentlichungen irgendwie publik zu machen. Die können das wirklich nur über Subkulturarbeit machen und das betrifft dann eben auch das Aufführen der Musik in Diskotheken. Wenn ich jetzt als Gastronom mich hinstelle, also meine Kneipe würde garantiert auch dann pleite geben, wenn ich tatsächlich das täte, was ich jetzt vorschlage. Wenn ich also so eine Kneipe habe und der GEMA sage, ich gebe dir jetzt einen Liedtitel und ich singe beim Kellnern als Einziger den ganzen Abend. Was passiert dann? Nee, dann muss ja auch GEMA bezahlen. Du musst natürlich die Liste der Songs, die du aufführst, ich singe einen Song den ganzen Abend. Nur einen Song? Ich den ganzen Abend singe. Nur einen Song. Was passiert? Ja, was machen die? Ich meine das ernst. Dann wollen die trotzdem GEMA haben. Das ändert ja gar nichts dran. Dann, ich bin kein GEMA-Mitglied. Wenn ich jetzt ein Lied singe, ich gehe jetzt in der Kneipe, ich singe für euch, ich singe den ganzen Abend einen Song oder von mir aus auch fünf, ist auch eigentlich Wurst. Und diese Songs habe ich selber geschrieben. Und ja, dann musst du das nachweisen, dass du die selber geschrieben hast und dass du kein GEMA-Mitglied bist. Und dann musst du nichts bezahlen. Aber das würde dann schon mal funktionieren. Ich will auf Folgendes hinaus. Wenn wir jetzt sagen, das entwickelt sich ja jetzt gerade so ein bisschen. Jetzt habe ich das erst verstanden. Wir haben ja schon ein bisschen drüber gequatscht. Das ist alles ganz locker. Aber auch aus Unwissenheit. Da habe ich jetzt gesagt, also wenn wir dann sagen, wir machen einen GEMA-freien Tag und also wir können nicht hingehen und für die Betriebe da tatsächlich irgendwie bei Jamendo.de irgendwelche Songs raussuchen, dann kriegen wir hinterher gefühlt einen drüber, weil die Musik den Gästen nicht passt oder so. Das muss der Gastronom schon selber machen. So, aber da fängt ja genau das Problem an. Du kannst ja nicht einfach hingehen und sagen, das habe ich ja gerade gelernt, ja, ich nehme jetzt irgendwelche GEMA-Songs, ich muss ja erstmal checken, ob wir den Autor tatsächlich kennen. Ja. Und das heißt also, wir haben auch da erstmal wahrscheinlich für so einen Außerdem Tag... Außerdem hast du noch ein ganz anderes Problem. Wenn du jetzt irgendwelche Songs aus dem Netz nimmst, die GEMA erlaubt ja mittlerweile Künstlern im Werkvertrag, dass sie zumindest ihr Repertoire fürs Netz freistellen von GEMA-Lizenzen. Das heißt, ein Künstler, der der GEMA-Mitglied ist, aber die GEMA freistellt, kann natürlich seine Sachen auf Jamendo und Ähnlichem online stellen. Überhaupt kein Problem. Und du gehst natürlich davon aus, dass dieser Typ kein GEMA-Mitglied ist. Tja, da hast du mit Zitronen gehandelt. Natürlich nicht für den Online-Bereich, aber ab dem Moment, wo du dieses Werk runterlädst und dann abspielst im Club, ist es eben keine Online-Nutzung mehr, sondern die mechanische Nutzung. Und ab dem Moment zahlst du dann trotzdem GEMA. Und das kann man bei Jamendo nicht erkennen? Also ich sag dir mal eins, das größte Problem, und das ist auch leider noch was, was es bei Creative Commons Lizenzen schwierig macht. Ich habe selber eine Kolumne bei der FAZ, wo ich immer GEMA-freie Musik vorstelle, aus dem Netz. Unbekannte Musiker, wo die Intention dahinter war, eben zu zeigen, hey, Musik will, sucht, Kultur sucht zuerst mal immer Öffentlichkeit, Kultur will zirkulieren, bevor wir über Honorierung nachdenken. Das ist so das Motto dieser ganzen Kolumne letztendlich. Jetzt ist es mir aber durchaus auch schon selber passiert, bei dem ein oder anderen Titel, den ich irgendwo gefunden habe, bei Free Music Archive, bei Jamendo, wo auch immer, dass ein Artist dort irgendwas unter Creative Commons Lizenz reinstellt. Ich habe zuletzt einen Titel gehabt von der Band Wire, den fand ich ziemlich cool. Den wollte ich unbedingt in meine FAZ-Charts reinnehmen. Und habe dann gesehen, Mensch, die Band ist ja sogar groß auf Deutschland-Tour. Die spielt auf den fettesten Festivals. Komisch, dass die immer noch alles so unter CC-Lizenz machen. Ich war zum Glück, weil die hatten, ich hätte es eigentlich verwenden dürfen, weil die Lizenz so gepasst hatte. Ich war dann aber so clever und habe bei der Konzertagentur, die diese Band in Deutschland vertreten hat, die ich eben recherchiert hatte, nachgefragt, ob das wirklich so ist. Und dann zwei Tage drauf kam das Mail, ja, sie haben jetzt mitbekommen, dass die jetzt vor kurzem erst einen Deal mit Universal oder irgendeiner anderen großen Plattenfirma unterschrieben hatten. Dann meinte ich dann, ja, wie kann das denn sein? Hier ist doch Creative Commons Lizenz auf Jamendo. Und da meinte der Manager nur so, ups, da muss das wohl mal ganz schnell da runtergenommen werden. Ja, und ein paar Tage drauf war es auch da runtergenommen. Hätte ich den Titel jetzt aber so veröffentlicht, dann hätte natürlich durchaus die GEMA dafür dann Geld verlangen können. Und das ist nämlich genau das Problem. Es ist sehr, sehr schwer vor Gericht eine CC-Lizenz durchzusetzen, im Verhältnis zur Rechtsdurchsetzung eines GEMA-Anspruchs. Okay, ja, dann müsste ich jetzt ja eigentlich total resignieren und sagen, wir können für die Gastronomiebetriebe als Piratenpartei eigentlich nichts tun. Doch, wir können ganz viel tun. Ja, genau, da möchte ich jetzt drauf hinaus. Hilf uns mal, wie können wir in Nordrhein-Westfalen, und darum geht es jetzt, geht ja jetzt hier um den Landesverband Nordrhein-Westfalen, und ich finde das toll, wenn andere Landesverbände mitmachen. Das Krähennest ist ja nicht nur in NRW zu hören, weil das Internet soll ja länderübergreifend funktionieren, habe ich mal gelesen. Vielleicht hängen sich dann noch andere Landesverbände dran, das wäre nämlich eine Riesennummer, wenn das bundesweit funktionieren würde, gerade so eine Anregung von mir. Was können wir denn jetzt tun? Woher kriegen wir vernünftige Liedlisten? Welchen Weg würdest du denn einschlagen? Die Piraten können Folgendes tun. Als erstes können sich ein Beispiel an den bayerischen Piraten nehmen. Die haben nämlich bereits ein Positionspapier auf ihrem letzten Landesparteitag, und es gibt jetzt die Retourkutsche aus Bayern für dein voriges Bayern-Bashing. Ja, da war gerade die Leitung nicht da. Ich habe über Bayern gelästert gerade. Wir haben nämlich bereits auf unserem letzten Landesparteitag in Straubing Anfang des Jahres, als die GEMA-Problematik noch gar nicht aktuell war, ein Positionspapier für unser Programm verabschiedet, dass wir eben eine Reform der GEMA fordern. Ich bitte dich, Bruno, mir dir dazu den Link zu twittern, damit ich in die Shownotes nehmen kann. Auf alle Fälle, klar. Und der hat betroffen, einmal Abschaffung der GEMA-Vermutung, dann und da kann man durchaus ran. Da gibt's Gründe, wie du ran kannst. Dann natürlich die Möglichkeit für Künstler, die bei der GEMA unter Vertrag sind, dass die Werkteile, einzelne Werkteile quasi unter Creative Commons Lizenz zu Eigenpromotion-Zwecken nehmen können. Das ist ganz, ganz wesentlich wichtiger Aspekt, gerade für junge Bands, die gerne auf diversen Heft-Compilations drauf sein wollen. um bekannt zu werden. Momentan müssen sie dafür fett für sich selber GEMA bezahlen. Dann natürlich transparentere Abrechnung und auch endlich eine wirkliche Basisabstimmung über Verteilungsschlüssel von allen Mitgliedern und nicht nur von ordentlichen Mitgliedern. Und das war so genau das, was wir gefordert hatten, Bayern. Mittlerweile würde ich also gar noch weitergehen. Ich hatte diesen Antrag eben geschrieben damals. Ich würde mittlerweile auch so weit gehen und sagen, wir müssen auch beim Deutschen Patent- und Markenamt ansetzen und eine transparente Kontrollinstanz für die GEMA fordern. Eine Form von parlamentarischer Überprüfung der Schlichtungsstelle im DPMA. Also solche Punkte, das ist ganz wesentlich wichtig. Und jetzt kommt's, der öffentliche Druck macht den größten Teil aus. Das ist ähnlich wie bei ACTA. Keiner hätte im Januar gedacht, dass wir es hinbekommen, mit den Demonstrationen dieses Handelsabkommen zu kippen. Aber wir haben es geschafft. Und das ist, was die GEMA betrifft, es gab schon lange nicht so einen fraktionsübergreifenden Konsens in der Verurteilung dessen, was die GEMA da fordert. Das heißt, wir können durchaus mit dem Druck, der jetzt entsteht bei den bundesweiten Demonstrationen am 6.9., durchaus eine Menge erreichen. Und das ist das, wo ich denke, da ist schon einiges machbar. Und natürlich, wenn du Creative Commons Musik aufführen willst, es gibt natürlich mittlerweile auch bei den Musikpiraten einige Linklisten von Songs, wo wirklich geklärt ist, dass die keine GEMA-Mitglieder sind und die man dann auch so mit den Angaben so bei der GEMA einreichen kann. Aber du sagtest es ja selbst vorher, dein Publikum wünscht sich natürlich auch gewisse Songs zu hören und macht da keinen Unterschied danach, ob etwas jetzt GEMA ist oder nicht, sondern die wollen halt die Musik hören. Und genau das ist der eigentliche Punkt. Ja, wir haben ja unseren Daniel Sun, ich glaube, dass du das Gegenstück zu dem, was du dann in Bayern machst. Lieber Freund von mir. Eben genau. Wir haben auch schon einen Podcast gemacht dazu im Krähennest und haben das kurz angesprochen, haben aber gesagt, wir wollen die Menschen mit Details verschonen. So ist jetzt unser Gespräch zusammen zustande gekommen, dass wir gesagt haben, wir sprechen jetzt ganz brutal über alle möglichen Details. Das haben wir jetzt heute getan. Meine Frage zielte aber gerade ab, natürlich können wir da was tun, gut, dass du es gesagt hast, aber jetzt zielte meine Frage darauf ab, was können wir denn machen an so einem GEMA-freien Tag? Wie kommen wir denn da mit den Gastronomen zusammen? Aber auch das hast du erläutert, wir können die Musikpiraten um Hilfe bitten, wie kommen wir an Musik, die wirklich GEMA-frei ist. Und Daniel ist ja Musikpirat. Wir haben da auch mittlerweile, also es gibt ganze ZIP-Archive, die kannst du komplett runterladen, die hatten wir auch schon auf den ACTA-Demos verwendet, an Musik, die man eben dann spielen kann, wo dann auch entsprechend die Bögen in Excel-Dateiform vorhanden sind. Also das bringt definitiv was. Und also so ein GEMA-freier Tag ist da auf alle Fälle eine nette Idee. Aber ganz wesentlich ist, kommt auf die Demonstration, nehmt diese Demonstration mindestens genauso ernst wie die ACTA-Demos. Weil letztendlich ist es ja, wenn wir jetzt auf diese GEMA-Tarif-Demonstration gehen, es gibt viele, die dann sagen, ja, was interessieren mich hier Tarife? Das ist wirtschaftlicher Krempel. Mir geht's hier um Grundrechte von Menschen, an Information, an Teilhabe und all diesen Aspekten, diesen piratischen Aspekten. Nein, wenn man jetzt auf diese Demos geht, dann verändert und wir vielleicht wirklich schaffen, hier die GEMA ins Wanken zu bringen, dass irgendwann doch parlamentarische Kontrollausschüsse anfangen, sich damit intensiv zu befassen, auch weil es viele Petitionen bereits gibt, dann kommen wir in den Bereich, dass wir endlich die dringenden Reformen anstoßen, die eine Gesellschaft, die so sehr sich von den Trägern von kulturellen Werken gelöst hat, endlich auch vernünftig, und genau das ist eine unserer piratischen Kernforderungen. Wir wollen ja Urheber entlohnen, gerecht. Die sollen ja davon leben können. Und wenn wir immer davon sprechen und sagen, wir wollen diese Urheberrechtsreform, dann haben wir natürlich auch ein Stückchen weit diese Bringschuld, dort den Urhebern auch Möglichkeiten zu geben. Und genau deswegen ist diese GEMA-Reform so dringend notwendig, um Musikern in der Zukunft, in einer trägerfreien Gesellschaft, eben auch eine Honorierung zu ermöglichen. Und da, so gesehen, ist das Urheberrechtsgesetz gar kein schlechtes Gesetz. Weil dieses Gesetz nämlich wirklich einfach fordert, dass Urheber etwas bekommen müssen, ein Erlös. Und davon, da sind wir Piraten ja, auch wenn man in den Medien gerne das Gegenteil über uns behauptet. Das ist genau unser Denken. Wir wollen den Urheber gerecht und direkt unmittelbar entlohnen. Und das können wir dadurch, indem wir die GEMA reformieren und sämtliche anderen Verwertungsgesellschaften mit. Und wenn wir die größte Verwertungsgesellschaft in Deutschland, die GEMA, reformieren, dann werden alle anderen Verwertungsgesellschaften, davon gibt es viele, Stück für Stück auch reformiert. Bruno, ich würde sagen, du hast gerade ein tolles Schlusswort eingeleitet. Und das würde ich auch gerne als solches nehmen und mich bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast, dich mit mir so eingehend zu unterhalten. Sehr gerne. Und ich glaube, das wird sich noch wiederholen, dass wir so mit der einen oder anderen Frage nochmal auf dich zukommen. Sehr gerne, immer doch. Oder dich einbinden, da musst du am Ende noch arbeiten, aber das kann auch passieren. Ja, ich habe diese Beauftragung fürs Urheberrecht, das ist, den Schuh habe ich mir angezogen. Okay, Bruno, ich würde sagen, vielen Dank und schönen Abend noch. Danke dir. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.